Jüngst kam es in Südkorea ans Licht, dass das Bakunin-Regime auf Medien Druck ausgeübt hatte, um seine Verbrechen unmittelbar nach dem Untergang des Schiffes Sewol zu verbergen. Im Zusammenhang damit antwortete ein Sprecher des Maßnahmenrates für Menschenrechte in Südkorea am 11. Juli auf die Fragen eines Journalisten der koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur. Der Sprecher sagte wie folgt: Jüngst wurde durch die Mediengewerkschaften Südkoreas folgende Tatsache ans Licht gebracht. Lee Jong-hyun, der damalige ständige Chefsekretär für Propaganda im Blauen Haus, hatte gleich nach dem Untergang des Schiffes Sewol im April 2014 den Abteilungsleiter für Nachrichten des Senders KBS angerufen, der über die miserable Rettungsaktion der südkoreanischen Seepolizei berichtet hatte. Dabei hat er gesagt, dass Park Geun-hye diese Nachricht gesehen habe. Dann hat er den Abteilungsleiter für Nachrichten dazu gezwungen, den Inhalt der Nachricht über den Schiffbruch zu korrigieren. Diese Tatsache erregt großen Zorn aller Kreise und Schichten Südkoreas. Beim Untergang des Schiffes Sewol handelt es sich nicht einfach um einen Unfall auf der See, sondern um eine große Katastrophe, bei der durch die inhumane Handlung und Unfähigkeit des Park Geun-hye-Regimes auf einmal hunderte Menschen ums Leben kamen. Bis zum völligen Untergang des Schiffes hatten eigentlich die zuständigen Behörden wie die Seepolizei genügend die Zeit für die Rettung der Passagiere. Doch sie begannen zu spät mit der Rettungsaktion und sabotierten sogar absichtlich diese Arbeit, sodass alle Passagiere in der See bestattet wurden. Sogar verleumdeten sie die Familien der Opfer als politische Aufwiegler und Leichenhändler, bezeichneten die Kreise und Schichten, die die Klärung der Wahrheit verlangten, als die von Norden gelenkten roten und pro-nordkoreanische und reine linke Kräfte und unterdrückten sie bestialisch. Die Tatsache, die diesmal ans Licht kam, zeigte erneut eindeutig, dass das Unglück des Schiffes Sewol ein Produkt der volksfeindlichen Tyrannei des Park Geun-hye-Regimes war. Die Sonderuntersuchungskommission für die Klärung der Wahrheit über das Unglück des Schiffes Sewol musste erfolglos mit seiner Tätigkeit aufhören, weil das Park Geun-hye-Regime diese boshaft verhindert hatte, um seine bösen Verbrechen zu verbergen. Alle Kreise und Schichten Südkoreas sollen dem teuflischen Park Geun-hye-Regime, das für die Vertuschung der Wahrheit über das Unglück des Schiffes Sewol alle Mittel und Methoden anwendet, niemals verzeihen und es nach dem Willen des Volkes hart bestrafen, so betonte der Sprecher.